Einheit 11. A. Übung 2a. Guten Tag, Frau 30. Hier Müller vom Möbelhaus Walter am Apparat. Es gibt ein Problem mit der Lieferung Ihrer Möbel. Wir müssen den Liefertermin heute Nachmittag leider kurzfristig verschieben. Der LKW hatte nämlich eine Panne. Wir müssen deshalb einen neuen Termin vereinbaren. Ach, das ist aber ärgerlich. Können Sie die Möbel morgen liefern? Ja, das geht. Wir können Ihnen Ihre Möbel entweder am Vormittag oder am Nachmittag bringen. Wann würde es Ihnen besser passen? Morgen habe ich Frühschicht. Ich kann also schon um 14.30 Uhr zu Hause sein. Also ab 15 Uhr würde es mir sehr gut passen. Ja, das geht. Unsere Spedition wird also zwischen 15 und 17 Uhr bei Ihnen sein und dann Ihre Möbel aufbauen. Okay. Meine Möbel werden also definitiv morgen Nachmittag geliefert? Der Termin wird nicht noch einmal verschoben? Nein, auf keinen Fall. Auf Wiederhören und vielen Dank für Ihr Verständnis.